Kundgabe 4838. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.02.1950. Hinweis auf große Not. Glaubenskampf. Mahnung. Es ist euch keine lange Frist mehr gegeben. Das solltet ihr wissen und die kurze Zeit noch bewusst leben, dass es für euch noch eine Gnadenzeit ist, in der ihr euch vorbereiten könnet und Kraft sammeln für das Kommende, das eure ganze Kraft in Anspruch nehmen wird. Lasset euch nicht täuschen durch die scheinbare Ruhe und den Friedenszustand, denn von heute zu morgen wird es sich ändern. Und schreckerfüllt seht ihr das Gebaren der Menschen, denen ihr ausgeliefert seid. Ihr werdet eine so schnelle Wiederkehr der vergangenen Not nicht wahrhaben wollen und voller Entsetzen das Weltgeschehen verfolgen. Doch glaubet es, dass es für euch nur eine Hilfe gibt, wenn ihr euch an den einen wendet. Der Herr ist über alles, der euch in seinen Schutz nehmen kann, auch in größter Not. Und dem ihr euch anvertrauen müsset, wollet ihr die schwere, kommende Zeit ertragen und standhaft bleiben im Kampf, den ihr um das Heil eurer Seelen werdet führen müssen. Noch könnet ihr viel gewinnen, wenn ihr die Ruhezeit nützet, um euren Glauben zu festigen, Gottes Wort entgegenzunehmen und geistigen Reichtum zu sammeln. Doch schneller als ihr denkt, kommt die große Not über euch, die euch zu überwältigen droht, so ihr euch nicht die Kraft von oben erbittet, wozu ihr stark im Glauben sein müsset, um im Geist und in der Wahrheit beten zu können. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung treten zu können und sollet dies nützen, ehe es zu spät ist. Denn so die Not über euch kommt, werdet ihr schwerlich die rechten Gedanken fassen können. Darum richtet jetzt noch den Blick nach oben, rufet noch zu dem, der euch höret in jeder Not und euch helfen will und kann, so ihr nur voll vertrauend zu ihm kommt. Lasset euch ernstlich ermahnen, seiner nicht zu vergessen, auf dass auch er euch nicht vergesse, so ihr ihn brauchet und ihr auf seine Hilfe angewiesen seid. Die Zeit ist nur noch kurz. Darum nützet sie und sammelt euch Kraft, die Gott euch vermittelt durch sein Wort. Amen.